unserem Kult. Nur Neulei trägt dafür die Schuld. Du Verräter! Ich weiß, die Zeit ist hart, doch du verfehlst der fremde Tat. Du gehst uns den Rücken zu. Ich kann dir ja mal nicht mehr hören, gib endlich Ruhe. Geworden, wertlos, so verdorben. Was ist mit deinem Leben, unserem Kult? Nur allein trägst dafür die Schuld. Du Verräter! So wie früher wird es nie wieder sein. Du hast uns betrogen, du Verräterschwein. Ich kann nicht glauben, was geschehen ist. Lass mich bloß in Ruhe und laber keinen Mist. Kamerad, was ist aus dir geworden? Wertlos, so verdorben. Was ist mit deinem Leben, unserem Kult? Nur du allein trägst dafür die Schuld. Du Verräter! Geworden, wertlos, so verloren. Was ist mit deinem Leben, unserem Kult? Nur du allein trägst dafür die Schuld. Du Verräter! Du Verräter! Du Verräter!